Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Soll ich mitmachen zur Sicherheit? Ja, bitte. Auf geht's. Ja, dann begrüße ich euch recht herzlich zur letzten Vorstandssitzung dieses aktuellen Vorstands. Wir haben korrekt eingeladen, wir sind beschlussfähig mit 4 Leuten zum Glück und wir benötigen Versammlungsleiter. Ich würde es diesmal wirklich sehr gerne sehen, wenn es jemand anders machen würde. Ich würde es sehr gerne sehr anders machen, aber ich muss einfach für morgen noch ein paar Sachen nebenbei machen und das passt uns nicht. Und ich bin so kaputt vom vielen Arbeiten. Der Fitz macht das so gut, finde ich. Ansonsten, wenn du so gar nicht willst, würde ich es dann machen. Ja, ich meine, der Fitz hat gerade sein 7. Bier offen. Ja, umso besser. Komm, dann kannst du nochmal als scheidender Vorstandsvorsitzender, komm. Oder okay. Der Jörg macht mal. Der hat noch oder der Jörg, das ist immer so, das wäre eigentlich auch eine ganz schöne Sache nochmal. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Okay, dann mache ich es halt. Wir können das heute auch locker, ist halt die letzte Sitzung. Dann machen wir alles noch ein bisschen unverkannt. Ich bin 2 Minuten wieder da. Ich muss nochmal ganz kurz zu meiner Tochter, die ist gerade wach geworden. Sorry. Dann würde ich sagen, wir warten noch einen kleinen Augenblick oder nutzen die Zeit, um uns das alte Protokoll zu Gemüte zu führen. Ein sehr schönes Protokoll. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, Goxi, wo siehst du eigentlich die Auszüge? Kann man die irgendwo öffentlich einsehen? Nee, aber ich habe Jabber. Und da hat jemand darüber geblockt. Okay. Sorry, ich bin wieder da. Ja, prima. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Annahme des letzten Protokolls. Wir haben uns jetzt die Zeit schon genommen, um darüber zu schauen. Steffi, bist du auch soweit? Ja. Dann würde ich fragen, gibt es irgendwie Anmerkungen zum letzten Protokoll? Alles gut. Dann würde ich direkt zur Abstimmung schreiten und frage direkt mal der Reihe nach durch. Daniel? Ja. Ich bin auch dafür, das anzunehmen. Jörg? Ja. Steffi? Ebenfalls dafür. Das ist einstimmig. So, dann kommen die Berichte des Landesvorstands. Ja, das ist, Steffi hat sich ein bisschen überschlagen in letzter Zeit. Und der Daniel auch. Gut, Wiedervorlage. Antrag an den Landesvorstand. Moment, wo sind denn unsere... Hier fehlt doch irgendwas. Du meinst die Mitgliederstatistik, oder? Mitglieder und kohlemäßig, ja. Sorry, ist mir unter die Wiedervorlagen gerutscht. Zeile 118. Ich ändere das nachher. Okay, gut. Dann gehen wir da mal kurz hin. Berichte der statistische Mitglieder haben wir 6172. 2523 Stimmberechtigte und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwelche Fragen zu oder Anmerkungen? Well. Dann kommen wir zu den Wiedervorlagen. Finanzantrag von der Steffi. Wollen wir da nochmal drauf eingehen, Steffi? Nein, aufgrund der Arbeit in der letzten Woche hat sich da nichts dran geändert. Sorry. Durchaus verständlich. Gut, dann würde ich das auch weiterhin vertagen wollen. Ja, gern. Und wir kommen zum nächsten Antrag. Das ist der Nachtrag von der KMV-RBK. Warum hatten wir das letzte Mal verschoben? Weil da Unterstützer fehlten. Okay, ist das mittlerweile behoben, das Problem? Heute Mittag hatte ich leider noch keine Antwort auf meine Mail. Ich bin hier, um das zu erklären. Ah, hi. Ich bin Jürgen, hallo, ich bin gestern erst aus einer Asienreise wiedergekommen. Antrag war die Unterstützer Mike Gallo und Klaus Graf. Es hat sich eine Kostenerhöhung ergeben, da die Stadt Rösrath den vollen Satz berechnen will, da für Parteien dieser ermäßigte Satz nur gilt, wenn wir in Rösrath als Partei auch gemeldet sind, sprich vertreten sind. Okay, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon so verstanden. Das einzige Problem war halt eben, dass es ein Finanzantrag ist und die Unterstützer waren nicht im CC-Gesetz. Das ist normalerweise bei uns Usus, dass die mit drinstehen müssen und deswegen hatten wir es nochmal vertagt. Ich hätte generell eine Frage, weil bis dato ist ja noch keine Einladung rausgegangen. Kriegen wir das überhaupt noch ordnungsgemäß hin? Am 4.5. Ich würde jetzt gerne beantworten, aber der Carsten ist auch nicht da. Daniel, weißt du da irgendwas? Doch, der Carsten ist ja da. Huch. Ja, da bin ich. Ich muss gestehen, ich muss mich erst wieder einfinden. Ich war jetzt über eine Woche außer Gefecht. Fast eine Woche. Eine Woche war es. Darf ich vielleicht mal eben sprechen? Das heißt wirklich außer Gefecht. Platt. Darf ich mal eben? Bitte. Also, ihr hört mich, alles klar. Ich habe zurückgezogen. Ich bin nicht mehr Antragsteller. Wollte ich nur dabei sagen. Also, ich unterstütze es nicht mehr. Hat okay. Ich auch per E-Mail an euch, glaube ich, geschrieben. Ich müsste jetzt mal eben die Ticketnummer raussuchen. Gibt es da irgendwie einen besonderen Grund, oder? Ich meine, die Sache ist ja, wir wollen damit einfach nichts mehr zu tun haben, weil das Ding ist sowieso abgekatert. Wir sind von vorn bis hinten verarscht worden. Ich bin ja auf der vorvorletzten Sitzung noch hier gewesen und habe versucht, für die Leute das zu klären, obwohl da eigentlich schon klar war, was Sache ist, und Freitag ist ja dann die Bombe geplatzt mit der Wahlkampfniederlegung. Nö, wir wollen mit denen einfach nichts mehr zu tun haben, ganz einfach. Ticket 78406. Die Nummer bitte nochmal. Ticket 78406. Danke. Jo, danke auch, muss ich raussuchen. Okay, aber grundsätzlich erstmal die Frage an Carsten. Kriegst du da eine Einladung noch hin zu dieser KMV RBK, sonst können wir es eh abhaken. Wenn die am wann? 4. ist? Ja. Also einige Leute haben auch schon angekündigt, dass sie den Termin jetzt sich für andere Sachen vornehmen. Also von daher gesehen. Schicken kann man da? Ist er jetzt gültig? Carsten, sprichst du noch? Weil man hört dich nicht mehr. Nee, ich frage jetzt gerade, was mit diesem Antrag ist. Ist das jetzt weg? Also was ist da passiert? Ich war, wie gesagt, die Woche nicht da. Was ist an diesem Freitag passiert? Meinst du mich jetzt? Ja, die haben den Wahlkampf wiedergelegt. Schalte nicht haben wollen. Aber nochmal die Frage, nur zum Verständnis. Ihr, die jetzt sagt, ihr möchtet nicht mehr, wart ihr auch diejenigen, die diese Veranstaltung haben wollen? Im Prinzip schon, ja. Ich gehöre mit zu den Antragstellern. Nur wie gesagt, wir sind von vorn bis hinten verarscht worden von der Truppe. Die Bombe ist ja dann erst Freitag geplatzt, nach dieser Streitschrift aus Bergisch Gladbach. Das war alles über Monate geplant. Die Kreismitgliederversammlung, da ist schon wieder im Hintergrund vorbereitet worden. Weil diese Streitschrift, die sollte garantiert wieder als Geheimantrag eingereicht werden, um uns den Wahlkampf zu verbieten. Also uns ist es eigentlich egal, ob die nun jetzt so unser Konto leer machen oder wieder irgendeine Veranstaltung für 100 Euro ansetzen, wo sich wieder 6 Mann einen netten Abend machen. Uns mittlerweile wurscht. Ja, meine Frage zielt ja ein bisschen was anderes ab. Die zielte darauf ab, ist aus einem Kreis wird ja von einem bestimmten Personenkreis eine Veranstaltung beantragt, da soll eingeladen werden. Wenn natürlich jetzt die Leute, die dort das gesagt haben, dass sie es haben möchten, dies nicht mehr haben wollen, dann lade ich nicht ein. Das ist ja klar. Ja, also ich ziehe meinen Antrag auf jeden Fall zurück. Ich war einer der Zustimmer und ich ziehe zurück. Gut. Wie viele stehen noch drauf, die dem Antrag noch zustimmen würden? Weiß das wer? Mit meiner Person noch einer, Klaus. Dann ja. Die Frage ist sowieso zeitlich, kriegen wir das noch hin? Ja. Ich sag ja, also ist ein paar Tage noch, aber ich habe eher Bauchschmerzen damit, wenn es diese Streitigkeiten da untereinander gibt und die Antragsteller zurückziehen, die sich gemeinsam für so einen Termin entschieden haben, dann würde man gegen den Willen dieser Person einladen. Na, kurze Frage, hakt der Kasten nur bei mir oder bei anderen auch? Hat bei auch mir auch. Das ist katastrophal, ich verstehe kaum was, okay. Da du jetzt nur noch mit Diane ist nur noch zur zweit seid, die den Antrag stellen wollen, wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, da dann VKV-Budget auszugeben. Kann ich dann morgen bei der Stadt Rösrath den Termin canceln? Ich habe dann Stornogebühren zu bezahlen, das ist klar, aber zumindest kann ich den dann canceln. Ja, also von unserer Seite ja, weil wir einen Unterstützer mehr benötigen. Der macht ja keinen Sinn da mehr, ne? Ja. Gut, aber es scheinen ja im RBK durchaus auch andere Probleme vorzuliegen. Also von daher würde ich da auch vielleicht mal das Mediationsteam irgendwie einschalten wollen an eurer Stelle. Aber gut, das liegt natürlich bei euch. Das ist eine gute Idee. Ja, die gute Idee, die kannst du dir schenken da in Gladbach. Wenn du dich erinnerst, das haben wir alle schon durch. Ne? Wir haben uns getroffen, ich bin gerade am Reden, ja? So, wir haben uns getroffen am 1.2. Es war externe Person dabei und nochmal, auf meinem Blog ist der ganze Vorgang nachzulesen. Von euch da in Gladbach, von eurer kleinen wieso verarschen? Wir haben hier keinen Wahlkampf mehr. Ist euch das klar? Wir sind der einzige Kreis, der zur Bundestagswahl keinen Wahlkampf führen wird und keinen Direktkandidaten stellen wird. Befasst euch bitte mit der Sache. Es geht ein Dreivierteljahr jetzt schon so. Wir können nicht mehr. Versteht ihr? Dann ist hier Hallo. Ende. Ich finde, solche Diskussionen gehören hier nicht in den offiziellen beziehungsweise gar nicht in die Vorstandssitzung. Da sollte sich vorher mal drum gekümmert werden. Da sollte mal vorher der Vorstand angeschrieben werden und nicht hier in der Mumble-Vorstandssitzung eine Diskussion ausarten. Packt euch mal einen Kopf. Ja, ich würde das an der Stelle jetzt auch gern beenden und weitermachen, weil den Antrag können wir leider nicht behandeln, da nur zwei Unterstützer. Gut, so würde ich auch gerne verfahren. Sehe ich ein, cancele ich die Veranstaltung. Ziehst du dann zurück, oder? Nö, wir können den nicht behandeln, weil zu wenig Unterstützer. Nein, ich meinte das mit dem Canceln bei der Stadt Rösrath. Da habe ich ja den Mietvertrag unterschrieben für den Tag. Ja, das hatte ich schon verstanden. Mir ging es jetzt nur um den Antragsstatus. Ja. Abgelehnt, weil zu wenig Unterstützer. Steffi, ja, du hakst gerade auch ganz fürchterlich. Oder es liegt an mir, kann auch sein. Großartig. Nee, bei mir hakt es auch. Gut, dann würde ich sagen... wieder? Ja, schlecht, Carsten. Scheiße. Nicht zu verstehen. Okay, aber trotzdem würde ich jetzt gerne zum nächsten Antrag kommen. Neuer Kompass aus dem Request-Tracker 78613, neuer Kompass zum BPT, ahoi liebe Piraten und Piratinnen. Jeder Beteiligung, SMV, Quer- und Familienpolitik sind einige Themen, die ihr im neuen Kompass finden werdet. Er wird 24 Seiten haben und am 11.05. erscheinen. So, Sonderpreise und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor. Interessante Themen, aber die drinstehen. Ich habe mal reingeschaut. Noch eine kleine Anmerkung von mir. Direkt darunter ist noch ein Antrag, der sich auch auf das Thema bezieht. Genau, weil das obere ist ja eigentlich gar kein Antrag. Da ist auf jeden Fall das Antragstemplate hinter. Der Stefan Müller, SDM, hat beantragt, dass wir die Auftrage des den Ausgabe des Kompass anzukaufen für ca. 7000 Exemplare. Da hat er auch andere Staffelungen angegeben von den Preisen her. Also ich würde da schon fast die 10.000 Stück beantragen, weil wir einen Wahlkampf haben, wie vielleicht so der eine oder andere weiß. Was war denn die übliche Menge? Die war da irgendwie auch 12.000 oder so. Yep. Ja, dann machen wir doch mindestens die oder die wieder, aber da drunter ist auch Quatsch. Redet ihr parallel tatsächlich? Nein. Oh. Aber du warst toll zu verstehen. Ja, das... Jetzt wieder nicht mehr. Ist die Telekom hat schon zugeschlagen, oder was? Jetzt besser? Ja. Yep. Bete, dass es hält. Okay, also ich schlage vor, dass wir 10.000 Stück bestellen. Der Daniel sagt mehr. Wer bietet mehr? Ja. Nö, 10 finde ich, glaube ich, auch okay. Weil die preisliche Relation da ja natürlich wieder. Also ich finde 10.000 Stück eine gute Zahl. Das können wir gut verteilen, denke ich mal, über die Landkreise. Wir haben, wie gesagt, jetzt die Infostände überall. Das ist wieder Material, was ausgegeben werden kann. Und von daher 10.000 fertig. Yep, dafür. Gut, könnte ich auch mitnehmen. Gut. Dann würde ich direkt zur Abstimmung kommen. Ja. Carsten, möchtest du 10.000 Stück haben? Soll ich extra langsam reden für dich? 10, ja. Gut, Daniel. Jo. Ich bin auch dafür. Jörg? Ja. Steffi? Ja. Okay, dann kaufen wir mal 10.000 Stück davon. Lieferadresse Berti. Ja, genau, gut. So, Anfrage. Da geht die Flaschenpost übrigens auch hin. Primstens. Kriegen wir die zum LPT noch? Nee, ne? Könnte irrig werden wegen der Druckvorlagen etc. Konnte der Tom nicht versprechen. Wir haben mal mit unserer Bestellung irgendwie 2 oder 3 Mal den Staffelpreis direkt gedrückt, ne? Ja. Und wir haben außerdem eine dicke Dankes-E-Mail bekommen vom Gefion. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie 1500 Euro billiger als ursprünglich angenommen. Auch geil. Ja, und wir haben das Projekt quasi gerettet. Tja, was man alles so macht. Okay, kommen wir zum nächsten Antrag. 78617, Lime Survey oder ähnliches. Gabriel Heinzmann-Niemann, bist du da? Bist du noch da? Anscheinend nicht. Okay, dann lese ich eben kurz vor. Ahoi an den Vorstand der Piraten NRW. Bei den Juppies NRW wollen wir eine Umfrage unter den Juppie-Mitgliedern machen und haben natürlich nicht die nötige Infrastruktur. Ist dem Landesvorstand der Piraten ein Tool bekannt, das wir als Juppies einsetzen können, um eine Befragung der Mitglieder durchführen zu können, ohne dafür eigene Server-Infrastruktur installieren zu müssen, die nicht vorhanden ist? Vielen Dank. Ja, so ein Lime-Survey-Server hatten wir ja immer schon mal angedacht, aber irgendwie ist das noch nie dazu gekommen, dass wir mal einen installieren, oder? Ich würde ja fast sagen, wenn, die mögen sich an die Technik wenden. Also wenn da jetzt eben mit technischer Infrastruktur jemand helfen kann, dann die Technik, ne? Ich sehe da jetzt kein Problem, da bereitzustellen, so, aber... Ja, das ist schon richtig. Nur wir haben halt quasi auch die AG-Technik noch nie beauftragt, dass sie mal einen Lime-Survey-Server einsetzen, einrichten sollen. Ich verstehe, wenn ich gefragt werde, die kennen die Technik selber. Mich irritiert das gerade, dass man nicht uns fragt, aber nicht die AG-Technik, aber egal. Ja, die sollen also euch fragen. Ich glaube, ja. Das Ding kam, glaube ich, auch erst heute rein oder gestern. Also. Ich meine, warum die einen Vorstand schreiben? Ja, ja. Weil jeder von uns irgendwie so einen Server zu Hause stehen hat, weißt du doch, oder nicht? Ja gut, also ich würde das dann auch gerne an die AG Technik einfach übergeben. Wenn ihr dafür Kapazitäten habt, wäre es klasse, wenn ihr was einrichten könnt. Oder den Alternative aufzeigen oder wie auch immer. Ich schiebe euch das Ticket einfach direkt in die Queue rein. Gut, dann kommen wir zum nächsten Ticket. Also das ist damit quasi behandelt. 78740, Entscheidung, Lagerung, Material nach dem LPT Bottrop. Hallo Vorstand, hallo X-Pack, willst du was sagen? Ja, ganz kurz. Es ging einfach nur darum, dass ein Großteil des Technikmaterials ist ja jetzt in der Berti. Es wird zum LPT, alles was für den LPT gebraucht wird, in Bottrop sein. Die Frage kam halt zwischen uns und der AG Technik auf, weil der Carsten das mal angedeutet hatte, dass ob das jetzt alles in die Berti soll, ob die Technik selbst entscheiden soll, wo ihr Zeug hin soll, oder. Da hätten wir gern irgendwie eine Meinung zu einer Entscheidung. Also mit Blick auf eine mögliche Inventarisierung würde ich das Zeug auch gerne in die Berti packen. Mir soll das recht sein. Berti, bitte. Ist das denn mittlerweile versichert? Hust. Welche Versicherung haben wir denn? Nach wie vor die normale vom Bund. Da ist doch wohl auch keine Inventarversicherung bei. Korrekt. Da tun sich die Gesellschaften, die Versicherungsgesellschaften derzeit noch schwer. Die Piratenpartei zu versichern, das ist ein unkalkulierbares Risiko, so sagte man mir. Mehrfach. Aber wir arbeiten dran. Gut, also Conclusion, wir packen es in die Berti. Ja, ich würde gerne jetzt auch kurz was sagen. Also mir ist letztlich ziemlich egal, wo es gelagert wird. Ich biete halt hier die Lagermöglichkeit an, die ich für wesentlich sicherer halte. Wenn sie nicht genommen wird, mag es mir auch recht, dann habe ich weniger Arbeit dann damit. Die Sachen, die bei mir lagerten, sind und waren übrigens inventarisiert. Dementsprechend habe ich dann auch ein Übergabeprotokoll gemacht. Da bin ich sowieso dann auch fein raus aus der Nummer. Inventarisierung sollte eigentlich im Rahmen des LPTs sinnigerweise stattfinden, wenn es darum geht, Kabel und Co. alles zu zählen. Die Switche selbst sind nicht das Problem. Also den Teil, den ich da hatte, ist inventarisiert. Die wenigen anderen, die ich nicht da hatte, die bisher bei Timmy Lager hatten oder so, die kann man auch schnell aufschreiben. Mir ist es egal. Nur ich möchte darauf hinweisen, dass mir gesagt worden ist, dass die der Diebstahlschutz in der Berti nicht so wirklich gewährleistet ist oder problematisch ist. Ja, also ich muss sagen, ich bin da auch nicht wirklich angetan von, dass die komplette Technik der AG-Technik in der Berti stehen soll. Ich mir ist auch der Sinn nicht so glücklich. Im Punkto auf die Inventarisierung stimme ich zu, dass man das am LPT ebenfalls vornehmen kann oder zumindest ja, ist ja das meiste eh bereits inventarisiert. Also ich würde mich auch wohler fühlen, wenn es bei der AG-Technik halt verbliebe. Ja, aber die AG-Technik hat keinen Raum. Doch, ich habe mir sogar die entsprechende Beauftragung von euch dafür geholt beim letzten Mal. Ja, da ist aber immer noch ein Teil auch in Dortmund rumgeflogen, ne? Der war ja nie alles bei dir. Das ist richtig. Das war auch von Anfang an so besprochen, dass die Switche, also der Teil der Switche zu mir sollte, das wurde in Dortmund dann besprochen, dass die, nee, wo war das? Beim letzten LPT hier in, ich hab den Namen schon verdrängt. Ihr wisst, was ich meine. Meiner Tagen. Genau, danke. Dass dann Kabel und solche Sachen, die nicht wirklich wertvoll sind, zusammen mit dem Kabelmatten und Wahlkabinen in Dortmund gelagert werden, damit die gegebenenfalls früher bereits zum LPT geschafft werden, weil es Sinn macht, die Kabel bereits früh zu verlegen unter die Kabelmatten und nicht erst die Kabelmatten und dann die Kabel. Also hatte rein organisatorische Gründe. Und die Management-Switche sind halt zu Timmy gegangen, weil da gegebenenfalls noch Einstellungen vorzunehmen waren oder ähnliches. Also dann waren sie halt auf zwei Lager aufgeteilt und Bogiman hatte noch ein bisschen was an den Streaming-Sachen zu machen. Mir ist es egal. Ich wollte nur darauf hinweisen, was ihr draus macht. Ist mir auch recht. AG-Technik-Sitzung hat man halt besprochen, dass die Sachen dann die Technik-Sachen bei mir gelagert werden sollten. Aber wie ihr wollt. Na gut, wenn die Technik das so schon besprochen hat, das wusste ich nicht, dann machen wir es, wie die Technik sagt. Die hat da den Hut auf. Vielleicht darf ich ganz kurz mal eine Frage stellen? Ist denn der Raum in Grevenbroich in irgendeiner Form versichert, wenn da Piraten-Equipment drin liegt? Beziehungsweise wäre es vielleicht einfacher möglich, einen Raum zu versichern, als so einen Publikumsraum wie die Berti? Ob das einfacher zu versichern ist, weiß ich nicht. Das ist halt ein abgeschlossener Lagerraum, der in einem Geschäftsgebäude und der auch im Freund ist, kennst du ja, mit Kameras in einem Gang bewacht und so weiter. Kann ich mir vorstellen, aber ich bin da kein Versicherungsexperte. Also um auf die Frage einzugehen, das Problem mit Versicherung liegt nicht an der Lokalität Berti, sondern an der Piratenpartei. Dazu auch eine Frage. Ich fände es schön, wenn wir das weiterhin so lagern würden, hatte ich ja gerade gesagt. Und wenn wir dann einfach mal eine Aufstellung oder der neue Vorstand eine Aufstellung bekommt, was wo lagert, ich glaube, es macht allen die Arbeit leichter. Ja, aber wenn die Inventarisierung ja in Bottrop erfolgen soll, dann ist das auch eigentlich vollkommen egal, wo hinterher das Zeug lagert, weil wir wissen ja, wo es ist. Das Problem ist halt, in der Berti, wo es jetzt im Moment lagert, könnte theoretisch jeder dran, der in der Berti ist. Und das ist nicht so optimal. Ja, eben. Dem stimme ich zu. Weil der Schlüsselschrank hängt ja da in der Berti, in dem Raum. Da könnte theoretisch jeder dran, weil der nicht abgeschlossen ist. Nee, aber wenn die Möglichkeit besteht, dass jetzt über Infos laufen zu lassen, wie das eh schon besprochen wurde in der AG-Technik, dann macht das auf jeden Fall so. Ja, schieben wir es an Infosocker. Genau, der ist dann schuld. Das habe ich befürchtet. Nein, aber ja, stimmt ja so, Technik hat dann die Hoheit so, und wenn ihr irgendwie euch auf was einigt, dann klar, dann go for it. Da ist, glaube ich, unten nochmal Andreas Antrag. 78722, Zeile 377. Gut, also unter der Prämisse, dass es in Bottrop inventarisiert wird, kannst danach nach Infosocke, damit ist der Antrag behandelt. Kurze Frage, wer macht die Inventarisierung? Carsten, machst du das? Der Arndt hat damit in der Berti schon angefangen und der wollte auch für jedes Kabel eine Wiki-Seite im Rahmen der AG-Technik machen. Ich bin interessiert an den teuren Sachen, an den, ich nenne es mal, Investitionsgütern. Alles und klar. Ich fände es auch gut, wenn da mal eine Inventarisierungsliste an die Schatzmeisterei gehen könnte. Dann nutze ich die Gelegenheit mal ganz kurz noch, falls, wo ihr gerade alle hier seid, um zu fragen, ob einer von euch weiß, wo die Wahlurnen sind, die es in meiner Tagen wohl irgendwie gab, irgendwelche gläsernen Kisten oder weiß der Henker was. Die suchen wir nämlich ziemlich verzweifelt momentan. Darf ich mal eine Frage stellen? Ne, wir sind noch bei den Wahluhren. Da wüsste ich gern, ob da einer was zu weiß. Sind die nicht in Dortmund? Dortmund sagt, die wären da nach meiner Tage nicht gelandet. Und sie waren aber auch nicht da, wo die Wahlkabinen gelagert sind, weil die Wahlkabinen haben wir. Die meiner Zagen haben aber gesagt, die Wahlurnen haben sie nicht. Ja, wo haben die hingebracht? Wusste, bisher haben wir gesprochen. Mit wem habt ihr gesprochen, damit wir die gleich nicht auch nochmal ansprechen müssen? Bei der Abholung mit, ich weiß nicht genau, wem aus meiner sagen, das müsste ich klären. Nils, du hattest, glaube ich, mit Dortmund gesprochen? Nein, Rainer hat den Dortmunder Stammtisch kontaktiert, das steht ja heute auf der Tagesordnung. Also die sollen das da behandeln. Okay, dann, sorry, dann kommt da vielleicht noch was, dann ziehe ich das erstmal zurück. Wäre halt nur interessant gewesen, falls hier schon einer dabei wäre. Weil man wird wirklich nur von meiner Tagen nach Dortmund geschickt und hin und her. Von uns weiß es gerade keiner. Achso, ja, ich hatte noch mit Wutze gesprochen. Er sagte, beim Transport nach Dortmund wären sie definitiv nicht dabei gewesen. Ich schicke gerade eine SMS an den Andreas Friebe. Alles klar, dann verschieben wir das erstmal, bis der Dortmunder Stammtisch sich da vielleicht noch zu geäußert hat. Vielleicht hat es da noch irgendwo aufgetaucht. Mal schauen. Ja, also auf morgen früh. Ja. Noch ein Punkt zu dem Antrag. Also, da ist jetzt von all das Material die Rede. Ich habe keinen Überblick, habe keine Infos bekommen, was all das Material ist. Also für die Switche und sowas kann ich jetzt anbieten, das gerne bei mir zu lagern. Wahlkabinen weiß ich nicht, die könnten vielleicht auch besser in der Werte liegen. Und wenn da noch weiteres Material dazu kommt, müssen wir mal sehen. Also ich denke, es ist am sinnvollsten, dass wir dann am Sonntag oder frühestens am Freitag, wenn wir das B-Laden von der Berti dann entscheiden, wo in welche von den beiden Lägern das dann nachher wieder landet. Ich glaube, Wahlkabinen sind nicht von AG Technik, oder? Ja, hier steht halt drin, moin Vorstand, ich hätte gerne eine Entscheidung, wohin in Anführungsstrichen all das Material nach dem LPT kommen soll. Gemeint sind unter anderem die komplette Technik, die Wahlkabinen und was sonst noch so anfällt. Deswegen möchte ich da nur kurz noch so reingehen. Okay, das von der Technik zu dir, wie die Technik gesagt hat, und den Rest in die Berti? Wunderbar. Würde ich jetzt sagen. Hätte ich jetzt auch sogar gemacht. Okay, Kai, du hast noch eine Frage gehabt. Ja, zur Inventarisierung. Ihr wollt jetzt nicht wirklich unterschiedliche Inventarlisten führen. Also wenn jetzt gerade gesagt wurde, der Arndt würde dann noch eine Excel-Tabelle pflegen. Das wollt ihr nicht, oder? Unterschiedliche Listen? Wie meinst du das jetzt? Ja, die Ansage war gerade, der Arndt würde das in Excel-Listen eintragen. Warte. Der Arndt, der macht für die AG Technik alles. Das heißt auch die Kabel, damit die AG Technik weiß, wie viele Kabel vorhanden sind, auf welcher Länge die vorhanden sind. Aber das inventarisierst du halt nicht in der Datenbank. Das ist einzelne Kabel. Aber das ist wichtig für die AG Technik zu wissen, damit sie wissen, wie viel Strecke sie legen können. Das ist der Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, worunter die Partei das bucht, aber das ist alles von Parteigeld gekauft. Was machst du denn? Du kaufst einfach nach und kümmerst dich nicht drum, wie der Bestand ist als Partei oder wie ist das? Ich frage jetzt mal einfach mal so. Und das, also ich kenne nur die GWGs irgendwie unter 400 Euro, aber was ist mit den kleineren Sachen und wo machst du die Grenze? Du musst halt schon klar definieren, was muss da rein und was nicht. Und ja, die Technik muss das wissen, wie viel da ist, aber andererseits fände ich es auch schön, wenn alles nachgehalten werden würde in der Datenbank, wo es gerade ist. Also bilanziell ist das kein Thema, da wird ganz normal, wie in jedem anderen Geschäftsbetrieb auch, bilanziert und abgeschrieben, wie das eben schon sagt, mit den GWGs oder mit teureren Dingen und alles andere. Darum war meine Frage eben nach der Inventarisierungsliste, fände ich es halt gut, wenn die Schatzmeisterei halt auch eine Liste, eine vollständige hätte von unseren Dingen, die irgendwo gelagert werden. Also sinnvoll wäre natürlich eine komplette Datenbank, wo alles drin steht. Genau. Danke, Fitz. Und das war genau der Hinweis. Der Carsten hatte da mal was angefangen. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Aber man sollte das Inventar komplett darin pflegen. Dann weiß auch die Schatzmeisterei immer, was noch existiert und was nicht. Und wenn halt irgendwas kaputt ist, irgendwas weggekommen ist, dann muss das halt eingetragen werden. Das ist nämlich tatsächlich auch für die Bilanz wichtig. Ja, genau. Da bin ich auf deiner Seite. drin sind die großen Sachen, die teuren Sachen, die sind drin. Ja, oder das kann ja zusammengeführt werden mit der anderen Liste, oder? Ja, bin ich auf jeden Fall dafür. Steffi, bis ab welchem Betrag müssen denn die Dinge tatsächlich geführt werden? Wie gesagt, ich kenne nur die GWGs und was darunter ist, weiß ich ja nicht. Ja, was darunter ist, muss bilanziell nicht geführt werden. Aber es ist natürlich de facto so, der ganze Kabelkleinkrams ist natürlich auch ein ordentlicher Posten, was nicht als einzelner Gesamtposten in der Bilanz erfasst wird. Das heißt, das sind immer wieder Verbrauchsgüter, die sofort in den Kosten landen. Bei mir in der Buchhaltung schlägt das nur als Kosten auf und wird nicht inventarisiert. Das ist das Problem. Wir lassen den Arndt das machen will und übernehmen das dann, was er gemacht hat, in die Datenbank und fertig. Ist das nicht so, dass bei der Buchhaltung wir theoretisch dann jedes Jahr alle Kabel inventarisieren müssten, wenn wir den nicht als Aufwand buchen? Nein, eben nicht, weil es ja ein Kabel kostet de facto keine 400 Euro, das sind Verbrauchsgüter. Ja, Aufwand meinte ich damit. Das ist ja gerade die Verbrauchsgüter dann. Ja, ist immer im Aufwand wird das gebucht und es wird nicht inventarisiert. Leider. Ich glaube, es gäbe sogar ein Wahlrecht, das zu bilanzieren, aber dann muss man doch jedes einzelne Kabel immer jedes Jahr immer inventarisieren, aber das ist auch eine dumme Arbeit für Dumme. Ne, leider gibt's das Wahlrecht nicht. Gut, wie auch immer, wir haben das jetzt behandelt. Es ist eigentlich, glaube ich, klar, was passieren soll und dann würde ich gerne zum nächsten Antrag kommen. Ich höre keinen Widerstand. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Antrag an den Landesvorstand, Finanzantrag 78624, Budget Großplakate, Bundestagswahl. Max Salgert, Bach, bist du hier? Nicht gut. Ich beantrage für den Bundestagswahlkampf im Wahlbezirk 78. Könnt ihr mich hören? Ja, jetzt hören wir dich. Ich musste mal ganz kurz relokieren hier. Dann relokier du mal. Und sprich, wenn du soweit bist. Ja, so jetzt. Also wir haben zur Antragswahl in Aachen als Material für diese Großländer angeschafft, nach dem Bauplan, den es innerhalb der Piratenpartei gibt. Und ich habe jetzt einen Finanzantrag gestellt, um da entsprechende Mesh-Beplanung zu bekommen. Wir haben das damals aus Zeitung realisieren können. Landtagswahl, aber es gibt halt sowohl Entwürfe als auch das ganze Material. Wir bräuchten jetzt halt ein bisschen Geld, um die Drucke. Bist du fertig zu sprechen? Weil du bist auch ein bisschen abgehakt. Danke, ich wollte gerade fragen, ob das heute an mir liegt, dass alle abgehakt klingen. Ich weiß auch nicht, die ganzen Dortmunder scheinen alle über Stream zu gucken oder was, keine Ahnung. Habt ihr mich nicht verstanden oder was? Ja, du warst ein bisschen abgehakt, also teilweise ja, teilweise nicht. Warte mal, dann geh ich nochmal woanders hin. So, A-Plus Flatrate, ach. So, ist jetzt besser? Ja. Okay, dann nehme ich nochmal einen neuen Anlauf. Wir haben im letzten Jahr zur Landtagswahl hier in Aachen Material gekauft für Großplakatständer. Die sind bekannt unter Wesselmann oder 18 Eintel, ist da der Profibegriff. Das sind diese großen Plakate zur Wahl. Und wir haben das aus Kostengründen und aus Zeitgründen nicht mehr realisiert bekommen. Wir hatten allerdings sowohl die Entwürfe schon fertig, als auch das Material für die Gestelle gekauft. Und wir würden das jetzt gerne realisieren zur Bundestagswahl. Dafür bräuchte ich halt das Geld. Die 4.500 sind jetzt dann nur für Aachen gedacht und in welcher Menge? Also das Problem ist ja, dass irgendwer mal in der Piratenpartei die Idee hatte, und ich finde die halt auch ganz gut, gerade bei diesen Großteilen halt nicht auf Einmalbedruckung zu setzen, sondern neutrale Motive zu machen, die dann halt im Rotationsprinzip weiterverwendet werden können. Das wird dann auf Mesh-Plane gemacht, das ist sehr viel hochwertiger. Ich meine, wir kennen das ja von den großen Folien, die auch auf die Bauzäune kommen, aber es ist halt wiederverwendbar und da müsste halt der erste Invest ein bisschen höher sein, aber dafür ist das halt dann nicht irgendwie für 3 Wochen oder so, sondern man kann das dann halt innerhalb der Partei im Umlaufverfahren auch rotieren lassen. Ja, wie legen wir die Motive fest und was für eine Anzahl könntet ihr von dem Budget überhaupt drucken lassen? Also das kommt dann ein bisschen, ich habe jetzt keine aktuellen Angebote eingeholt, aber vor dem LPT war, Entschuldigung, vor den Landtagswahlen war es so, dass die irgendwie im Bereich 400 Euro pro Druck lagen. Das heißt also, wir sprechen hier von 10 oder 11 von den Dingern. Genau. Und grundsätzlich muss man da irgendwie so eine Genehmigung einholen, dass man die Dinge aufstellen kann, und ist da auch schon das Baumaterial dabei oder wie ist das? Nee, also Baumaterial ist extra und das haben wir schon. Das haben wir zu den Landtagswahlen halt gekauft für die Ständer, aber dann dauerten die Meshdrucke so lange, dass wir das storniert haben. Wir haben damals den Auftrag storniert. Also wir haben damals das Material privat finanziert und hätten dann halt auch die Drucke privat finanziert. Aber das hat einfach vorne und hinten nicht mehr hingehauen und dann haben wir das abgebrochen. Die Genehmigungen sind reine Routine. Die haben wir auch damals innerhalb von 2 Tagen zur Landtagswahl gehabt. Das wird jetzt genauso sein. Das ist reine Formsache. Okay, und die Menge, die ihr da jetzt bestellt, das wollt ihr alles in Aachen verbauen? Ja, macht Sinn. Das ist ja nicht viel. Das ist ja im Grunde nur Rauschen, ne? Also 10 so Großplakatständer. Ist ja im Grunde nix. Also ich weiß sowieso nicht, wie das gedacht ist. Ich habe jetzt auch mich nicht mehr mit der SG Gestaltung auseinandergesetzt, ob die jetzt im Rahmen ihrer Kampagnen überhaupt diesmal Großplakate von vornherein planen und wie das aussehen soll. Aber die sind natürlich sehr viel aufwendiger zu realisieren letztendlich als unsere A0-Plakate, die man an die Laterne dengelt. Nach der Argumentation müssen wir ja ein ähnliches Budget für jeden Kreis zur Verfügung stellen. Das funktioniert nicht, wenn er die das jetzt nur für euch macht. Außerdem hätte ich ganz gerne, es war generell sowieso, vorher mal die Motivfrage auch irgendwie geklärt, bevor wir da jetzt ein Budget halt beschließen würden, unabhängig des ersten Einwandes. Okay, also Motive, ich weiß nicht, ob das mit den Anträgen ankommt. Ich hatte mal ein paar Entwürfe aus dem letzten Jahr mitgeschickt. Also da müsste, weiß nicht, ob das bei euch aufgeschlagen ist. Ich persönlich würde dann gerne, wenn wir jetzt ein größeres Projekt anpacken für so Wesselmänner, würde ich das aber gern so als Gesamtlandessache irgendwie doch schon machen. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen die Idee, nur gesagt, wenn ich mir die Summe angucke und dann bedenke, dass es jetzt so für einen Wahlbezirk sein soll, können wir das an anderen Wahlbezirken nicht verwerten. Das ist einfach in der Summe dann doch ein bisschen zu krass, glaube ich. Was geht dann noch in die mehreren hunderttausend, wenn jetzt jeder Kreis, oder was ist das ja, ein paar hunderttausend, wenn jetzt jeder Kreis Ähnliches machen wollen würde? Ja, aber du kannst es ja quasi neutral gestalten, also ohne Bezug zur Bundestagswahl. Dann hast du es für die nächsten Landtagswahlen und für die Kommunalwahl hast du es dann schon fertig. Ja, weil es in Bezug auf die jetzige Wahl gesehen. Dummerweise findet aber so eine Wahl überall gleichzeitig statt, Fitz. Ja, aber nicht Landtagswahlen und auch nicht Kommunalwahlen. Also ich meine, das ist von Land zu Land. Das geht ja auch länderübergreifend. Ja, das ist richtig. Das Problem ist doch, die 10, die sind verschwindend gering. Das ist eine Mini-Mini-Menge, ist das im Prinzip. Und wenn du richtig damit auffallen möchtest und richtig die guten Positionen besetzen möchtest, quer durchs Land, dann, ja gut, dann reden wir wirklich von 100.000, weil da müssen wir wirklich viele drucken. Ja, und wie der Daniel das schon gesagt hat, wenn wir das für den einen Kreis machen, dann haben die anderen da halt auch ein Recht drauf und das wird dann ein bisschen teuer. Als kleiner Hinweis, also ich halte den Preis für stark überzogen. Ich hatte mit Marc im Mumble damals drüber gesprochen. Ich glaube, daher kam dann auch die Idee. Ich habe das gerade mal kalkuliert bei einem Anbieter. Eine Breite von 3 Metern und Höhe von 2 Metern, also so ziemlich groß. Bei 10 Stück, also 10 Stück zusammen, läge der Preis bei 732,90 Euro. Also der Preis ist wesentlich günstiger für so eine Plane. Und ob da in jeder Stadt 10 hin müssen, halte ich auch noch für sehr fraglich. Ich denke, das ist aber eher dann ein Thema für die AG Werbemittel, falls die noch aktiv ist. Ja. Also wie gesagt, das seid jetzt auch nichts gegen die Idee, aber zumindest, ich glaube, heute beschließen können wir das nicht. Und wie gesagt, ich würde dann auch gerne, was Motivwahl angeht, da zumindest so, dass du so ein bisschen im Land absprechen und daraus dann eher so eine landesweite Bestellung machen. Aber zumindest in der Form, wie es jetzt hier vorliegt, ist das leider ein bisschen hackelig für mich gerade. Ja, dem stimme ich zu. Also so würde ich das jetzt auch nicht beschließen wollen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir vertagen diesen Antrag. Der Marc kümmert sich nochmal um ein paar Details und gibt es im nächsten Vorstand mit. Alles klar. Ich danke euch trotzdem. Das heißt, wir ziehen den erstmal zurück. vertagen. Okay. Ich habe trotzdem noch eine kurze Frage. Da war noch ein zweiter Antrag. Jetzt weiß ich gar nicht, die Claudia hatte mir nur zu dem einen Feedback gegeben. Ich habe auch das Pad gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Liegt der auch vor, der Antrag? Der nächste, Zeile 318. Der nächste direkt, ja. Das also oben auf das C in Vorstandssitzung und im Kommentar steht der Link zu dem Pad drinne. Kannst du anklicken, bist du da. Aber wäre natürlich klasse, wenn du dich jetzt irgendwie die Tage auch noch überlegen könntest, wie man das halt effektiv und sinnvoll vielleicht in der landesweiten Sache machen könnte, gerade was halt ja vielleicht auch Preisgestaltung, Informationen einholen und eventuell Motivwahl und so angeht. Also ohne was aufbrummen zu wollen, aber wäre halt einfach ganz schön, wenn du dabei mal so ein bisschen vielleicht da Gedanken zu machst. Ja, wie gesagt, also es gibt schon ganz gute Motive. Nee, das würde ich auch unterstützen, dass du dir Gedanken darüber machst, wie man das landesweit aufstellen kann. Finde ich eine bessere Lösung, als das hier für einen Wahlkreis nur zu machen. Auch wenn das mein Wahlkreis auch ist. Ja, gerade war jetzt ein Besuch auf die Wiederverwendung der Dinge. Also dann sollte das halt auch schon, weiß ich nicht, universell von einer größeren Menge auch irgendwie mitgetragen werden, die Sachen, die da draufkommen. Ohne euch jetzt unterstellen zu wollen, dass ihr da irgendeinen Blödsinn drauf machen wollen würdet oder so. Ich habe jetzt noch nicht in das Ticket reingeguckt, einfach nur als Idee, Anstoß, wie auch immer. Ich fand auch die Idee von Infosocke ganz gut. Mit so einer AG Werbemittel, die das ausarbeitet, so wie die AG Technik das mit der Technik macht und dann vorbereitete Anträge reinmacht, die dann halt entsprechend so eine hohe Qualität haben, dass man sagen kann, ja oder nie. Und das für Werbemittel, für landesweite Aktionen fände ich auch super. Plus 1. Danke, Jo. Quasi müssten wir dann die Werbemittel so aufbauen, wie wir die Events jetzt auch aufgebaut haben. Oh, ich muss gerade noch eins dazufügen. Das, was ihr mitgeschickt habt, das wie Essen Jens Opa, ist eigentlich süß. Ich verlinke, kann ich das rausziehen? Ich lade das mal hoch und verlinke das vielleicht mal zum Spaß. Gut, aber was auch immer, also wir wollen das jetzt vertagen, aber das hat mich jetzt irgendwie nochmal auf eine andere Idee gebracht. Und zwar einfach mal die Frage in den Raum gestellt, was ist eigentlich aus diesen schönen Dingern geworden, Sailing Through Political Hell vom Grumpy damals? Können wir die noch nicht nochmal zum Bundestagswahl verwursten? Weiß keiner, ist auch egal. Das kann dann die AG Wettel herausfinden. Genau. Geht glaube ich, auch für die universellen Klarmachen zum Ende Dinger, die wir hier und da hatten. Ob da was für übrig geblieben ist oder ob die alle irgendwie vernichtet wurden, keine Ahnung. Nee, da muss es aber noch welche geben von diesem Fahnen. Okay, wollen wir zum nächsten Antrag kommen? 78622, Bedruckung, Messestand in MAG 3000. Marc, du bist gerade da. Ja, also das habe ich auch alles reingeschrieben. Den haben wir bereits letztes Jahr gespendet bekommen. Das ist so ein Stand, ich weiß nicht, viele kennen den bestimmt, der fast überall eingesetzt wird. Das ist fast Standard. Der ist in so einer Transportbox und lässt sich innerhalb von 2 Minuten, ähnlich wie unsere Zelte, mit 2 Personen oder auch alleine in 0,nix aufbauen. Und ist hochprofessionell, also macht richtig was her. Er gibt am Schluss so eine konvexe Fläche, ganz homogen. Und dahinter ist halt so ein Buckminster Fuller Konstrukt, was super stabil ist. Und das Ganze lässt sich halt auch sehr gut verschicken, weil eine super stabile Transportbox bei ist, die auch versandfähig ist gleichzeitig. Und das ganze System ist halt in dieser Box drin. Der Stand ist riesig groß, hat vorne dann die Funktion im Grunde, dass man die Box dazu benutzt, da eine Theke davor zu stellen. Und das Einzige, was halt fehlte, war die entsprechende Bedruckung. Und der Antrag zielt eigentlich auch darauf ab, da habe ich von der SG Gestaltung diesmal einen Entwurf bekommen, der auch super leicht wirkt, also eben nicht auf irgendwas gebrandet, damit wir da nicht eingeschränkt werden. Und jetzt die Frage, ob wir den nicht gebrauchen können, jetzt auch für den anstehenden Wahlkampf. Den kann man überall benutzen, bei Messen, bei Pressekonferenzen etc. etc. Und da fehlt halt jetzt die Bedruckung bei uns. Und solange der nicht bedruckt ist, ist der halt kaum einsetzbar. Kannst du mal eben schauen? Ich habe da gerade so einen Link gepostet. Ist das das Ding? Ja, genau. Nur ohne das Motiv. Naja, gut, ich meine, das... Das ist der, genau. Den gibt es halt in verschiedenen Größen. Wir haben auch ein relativ großes noch mit 9 Einzelflächen. Das ist halt richtig groß. Und vorne dieser Tisch, den ihr seht, das ist im Grunde die Transportbox. Aber der Tisch ist irgendwie auch mit dabei, ne? Also das heißt, da könnte man also quasi schon tatsächlich so, was weiß ich, wenn mal ein Interview ist oder so, könnte man das so vorführen mit am Tisch. Genau. Also das Ding ergibt im Grunde so eine Interviewwand und wir haben einen super Entwurf bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ihr den jetzt halt irgendwie da aus dem Ticketsystem schnell auch mal hier reinziehen könnt. Das ist halt irgendwie mit unseren Werten im Hintergrund. Also du hast im Grunde nur so eine Wortwand, da ist halt so diffus, sind da alle so Piratenwerte aufgezählt. Und wir haben halt 2 Entwürfe. Einmal, wo halt so ein bisschen rausgehoben ist, unsere Webadresse www.piratenpartei-nrw.de. Ich tendiere allerdings zu dem ganz neutralen Entwurf, dann ist man halt gar nicht eingeschränkt. Dann könnte man den auch eventuell an andere Landesverbände ausleihen. Ja, finde ich schick. Ausleihen, aber der soll dauerhaft in Aachen bleiben. Ich sehe nämlich das Problem, dass da eine Spende an euch Aachener war und dass ihr dann nicht mitmachen könnt, was ihr wollt. Wo siehst du das Problem genau? Ja, ich weiß ja nicht, unter welcher Auflage ihr denn in den Infostand gespendet bekommen habt, aber wenn der jetzt in andere Landesverbände geht für ein halbes Jahr oder so, ist es vielleicht gar nicht im Sinne des Spenders. Naja, der ist aus einer Unternehmensinsolvenz, den hat der Spender wohl abgeschrieben. Also, darf ich ganz kurz was Allgemeines dazu sagen? Eine Spende ist eine Spende. Und wenn es an den VKV Aachen gespendet wird, dann darf der VKV Aachen frei darüber entscheiden. Der Spender hat nicht das Recht, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist nicht Sinn einer Spende. Darum machen wir das so gerne transparent. Es gibt sowas wie zweckgebundene Spenden, nur als Zwischenruf. Aber nur als Geld. Ja, also wir sind hier auf jeden Fall safe, weil das aus einer Unternehmensinsolvenz uns zur Verfügung gestellt wurde. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, hat da der Spender auch keinen Aufwand geltend gemacht. Und das ist also auch nicht über eine Spendenquittung oder so gelaufen. Das Ding ist super hochwertig, kostet knapp 4.000 Euro, so als Komplettsystem. Und ja, was halt jetzt fehlt, sind diese Magnetbahnen mit der Bedruckung. Nochmal ganz kurz, also hab das eben nicht verstanden, was der Vorredner vom Jörg gesagt hat. Es ging sich wohl um Zweckbezogenheit von Spenden. Das habe ich auch aus Jörgs Antwort interpretiert. Auch bei zweckbezogenen Spenden, wenn es um Geldwerte geht, kann man darauf bestehen, natürlich, dass das Geld für eine bestimmte Investition verwendet wird. Allerdings danach mit dieser Investition mit dem Gut passiert, sprich einem Infostand, liegt nicht mehr im Einflussbereich des Spenders. Gut, wie auch immer, also ich wäre sehr geneigt, dem Ganzen zuzustimmen, würde aber hätte sehr gerne, wenn das Ganze nochmal, also der Entwurf für den Druck, nochmal bei Garina und Paki über den Tisch geht. Habt ihr den denn mal gesehen? Also habt ihr das bekommen, was ich damit geschickt habe? Ja, ich habe. Also das sind ja so quasi schon Druckvorlagen dafür. Ne? Also es ist natürlich nicht irgendwie so, dass man es irgendwie auf das Ding jetzt drauf projiziert hätte und dass man dann irgendwie eine Ahnung hätte, wie es fertig aussieht, sondern das ist quasi die Druckvorlage. Ja, das ist ein Rohentwurf. Ne? Der ist natürlich noch nicht jetzt in allen Feinheiten ausgearbeitet, weil das nochmal Arbeit kostet, wie ich jetzt diejenige, die das für mich gemacht hat, verstanden habe. Aber das ist halt irgendwie so der Rohentwurf. Und so wird das dann halt später für die Druckendstufe vorbereitet und dann entsprechend finalisiert. Aber einen Eindruck bekommt man ja schon, wenn man das PDF sieht, was da mitgekommen ist. Ja, klar. Gibt es denn jetzt einen konkreten Verwendungszweck, wie das Ding im Landesverband eingesetzt wird? Wenn das der Landesverband bezahlt, sollte das ja nicht nur in Aachen verweilen. Im Grunde genommen, also ich kann mir vorstellen, ich greife das jetzt mal einfach so auf, dass du das bei sämtlichen Veranstaltungen vom LPT quasi als Foto-Background benutzen kannst. Du kannst es als Interview-Background benutzen und solche Dinge halt eben. Also bei Landesparteitagen, Tag der politischen Arbeit und so weiter. Genau, und wir sind zum Beispiel, also ich hätte auch direkt ein Anwendungsbeispiel für Aachen. Wir waren eingeladen auf so einer Bildungsmesse für Oberstufenschüler, so einen politischen Tag hier in Aachen. Da hatte halt jeder im Grunde von den einzelnen Parteien seinen Messestand. Und wir haben das halt auch benutzt, aber eben im Grunde nur das Gerippe, das Blanke, und haben dann da entsprechend DIN A4 Blätter von den Schülern dran machen lassen, was sie denn eigentlich erwarten von der politischen Partei, haben das so ein bisschen zweckentfremdet, aber für sowas ist das natürlich optimal. Also Indoor Use irgendwie in geschlossenen Räumen ist einfach super, weil man hat einfach einen professionellen Auftritt damit. Gut, wollen wir noch ein bisschen quatschen oder wollen wir drüber abstimmen? Lass uns das mit dem Abstimmen machen. Okay, das wäre ja der erste Antrag, den wir heute abstimmen wollen, so richtig. Und dann frage ich doch mal den Carsten, was er dazu meint. Dass der zweite ist und jo. Daniel. Jo. Ich bin auch dafür, Jörg. Ich enthalte mich. Steffi? Ich bin dafür. Damit würde ich sagen, druck das Ding mal. Aber wie gesagt, schickt's gerne nochmal an Maki und Gagarina. Alles klar, mache ich so. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Und wir sehen uns am Wochenende. Ja, hoffe ich auch. Gut, nächster Antrag. Landesvorstand 78665, Kommunikationskosten, Wahlkampfkoordinatoren. Liebe Solsken, bist du da? Schade, gut, dann lese ich es vor. Der liebe Vorstand, hiermit stelle ich den Antrag. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen beschließt die Anschaffung von 3 weiteren Mobilfunkgeräten inklusive Vertrag, Multisim, Telefon und Internetflat. Kommunikation der Wahlkampfkoordinatoren muss gesichert sein, auch von unterwegs, insbesondere Mailverkehr. Multisim-Option aufgrund von Nutzung in weiten vorhandenen Mobilendgeräten, Tablet. Interne Absprache unter uns Vieren ist erfolgt, gemeinschaftliche Entscheidung. Das ist kurz und knackig. Multisim? Frage ich mich auch gerade. Also ich meine, unsere Dinger haben auch kein Multisim, ne? Und also die meisten haben ja bereits ein Handy und einen Handyvertrag. Den können sie ja gerne für die Zeit abrechnen bei uns. Aber dass wir da jetzt neue Verträge abschließen, finde ich irgendwie ein bisschen arg übertrieben. Sorry, wenn ich das so direkt formuliere. Also ich habe eins noch hier liegen. Fix und fertig. Das geht am Samstag dann zu wem auch immer von dem Wahlkampfteam. Das ist das, was ursprünglich mal für Haar gedacht war, korrekt? Genau. Aber ansonsten würde ich auch eher vorschlagen, dass wir den Zeitrahmen über uns abrechnen, weil so neue Verträge, die laufen ja erstmal dann auch nur mal für 2 Jahre. Zumindest wenn wir jetzt unsere nehmen, soweit ich weiß. Ja, klar. Und dann würde ich lieber für das halbe Jahr die Kosten so einfach von denen direkt übernehmen. Dem schließe ich mich an. Es sei denn, jemand von denen hat jetzt so ein Telekom, wie heißt das jetzt hier, Extra-Card Aufladeding, wo die Minute 3 kostet. Also es gibt dann aber noch einige Tarife, die weitaus günstiger sind, wenn man da mal schnell was haben möchte. Derzeit bei O2 für 15 Euro im Monat oder 19. All-in-Flat. Ja, also sollen die Leute sich halt dementsprechend, wenn es irgendwie noch Regelungsbedarf gibt oder die momentan irgendwie in einem sehr verkorksten Vertrag sind oder was auch immer, einfach mal direkt mit uns absprechen oder mit der Schatzmeisterei. Aber vielleicht werden ja die besseren noch Telefone frei. Ja, genau. Vielleicht möchte der Vorstand ja keine Telefone haben. Entsprechend würde ich dann sogar sagen, wir vertagen das und dann soll einfach der nächste Vorstand sagen, ob er seine Telefone da abgeben will oder wie auch immer die das handhaben wollen. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn wir das bestimmen. Ich würde sagen, das behandelt erstmal in der Form. Bei der Vertagung liegt ihr nachher genauso wie davor. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Ja, alles vertagen ist auch doof. Das stimmt. Außerdem, also ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt eben nur gesagt, ich habe eins der Geräte da. Warum machen wir das mit den Handys nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich wäre da durchaus geneigt, das zu tun, aber dann die Handys, so wie alle anderen auch, für die Kommunikationskosten. Nein, also ich bin auch nicht dafür, dass dieses eine, was wir momentan noch haben, weitergeben, weil ich denke wirklich, das sollte der neue Vorstand entscheiden. Das ist noch ein Kommunikationsgerät mit Vertrag zur Verfügung. Aktuell ist ja nicht der komplette Vorstand mit Telefonen bestückt oder mit Verträgen über den Landesverband. Und das sollen die dann entscheiden, wie die das handeln wollen. Ja, aber dann machst du ja im Prinzip, setzt du den neuen Vorstand ja Oder da ist ein gewisser Druck. So nach dem Motto, willst du dein Handy behalten oder gibst es doch lieber vielleicht ab? Vielleicht brauchst du es ja gar nicht, das weiß ich nicht. Also. Nö, ich gebe denen eher die Möglichkeit, noch eins zusätzlich zu behalten. Also letzten Endes würde ich jetzt gerne so verfahren, dass ich hier quasi einen Gegenantrag stelle, also dass wir den hier als behandelt sehen, einen Gegenantrag stelle, dass wir die auflaufenden Kosten für bestehende Verträge der Wahlkampfkoordinatoren übernehmen und dann stimmen wir das ab. Ja, wenn das Wahlkampfkoordinatorenteam damit einverstanden ist. Und wenn die Verträge nicht teurer sind als die wir jetzt noch abschließen könnten? Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Weil ja, ich übernehme nichts irgendwie aus privater Hand, was wir vielleicht von der Partei günstiger erstellen können. Ja, da gebe ich dir ja recht. Und darum muss man mit denen halt, wie der Fitz das eben schon gesagt hat, besprechen im Detail. Das macht jetzt so, also der Gegenantrag vom Fitz macht für mich keinen Sinn und das jetzt zu beschließen ebenfalls. Ich würde da schon... Von Antragstellern da ist, ne? Genau. Weil wäre doof, wenn nach dem Wochenende der neue Vorstand sagt, nö, wir wollen gar keine Telefone und dann irgendwie 4 Telefone so rumliegen und man nochmal extra Verträge abgeschlossen hat. Richtig. Gut, dann notieren wir jetzt hierzu, dass wir diesen Antrag behandelt haben, aber zu keinem Entschluss kommen, weil wir nicht wissen, was nächste Woche ist. Und außerdem, wäre es auch gut, wenn Vertreter der Antragsteller mal anwesend wären zum Gespräch. Ich habe von Vorständen gehört, die haben die Anträge dann immer abgelehnt. Das müssen andere Länder sein. Oder in der Zukunft. Zeitreise. Also wäre das Fazit, Wochenende abwarten und sie sollen dann nächste Woche einen neuen Antrag stellen. Ja, oder ich würde noch empfehlen, einfach mal auch, sie müssen mit den Leuten sprechen, wissen, was sie aktuell für Konditionen einfach haben. Genau. Soll ich das dann mal so weitergeben? Das wäre super. Dann tue ich das doch einfach mal. Und Anwesenheit wäre auch total super. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. 78576, Claudia hat das formuliert, das ist über die Technik quasi, oder nein, Claudia hat es auch gefunden. Dafür mal ein ganz großes Fleißbienchen. Neues Budget für die Kosten für das Aufstellen unserer Hardware im Rechenzentrum von Connecting Bytes inklusive Stromverbrauch und Datenvolumen. Das am 1.4.2012 hier beschlossene Budget gilt für 12 Monate. Da dies jetzt abgelaufen ist, und das Budget dementsprechend ausgeschöpft ist, beantrage ich nach Rücksprache mit der AG Technik ein neues Budget in Höhe von 12 × 451 € gleich 5.412,12 €. Es geht schlicht und ergreifend um die Verlängerung unserer Serververträge. Serverhousing ist das, glaube ich, ne? Ja, nein, es geht streng genommen noch nicht mal um die Verlängerung, weil der Vertrag sich automatisch immer verlängert, habe ich mir von der AG Technik erklären lassen. Es geht einfach darum, dass wir dafür ein neues Budget brauchen, weil das alte jetzt ziemlich ausgereizt ist. Und damit es keine Probleme mit der Kassenprüfung oder sonstigem geht, mehr ist das nicht. Im Grunde eine Formalie. Wir haben Budget von April bis April und das läuft jetzt gerade aus. Ja, und entsprechend brauchen wir ein neues Budget. Korrekt. Sonst müssen wir die Server einpacken, unter den Arm klemmen und nach Hause gehen. Oder selber bezahlen. Und wer will das schon? Entsprechend gibt es ja noch weitere Diskussionen, sonst würde ich das direkt abstimmen lassen. Bitte abstimmen. Ich fange mal unten an, Steffi. Dafür. Jörg? Dafür. Ich bin auch dafür, Daniel. Dafür. Carsten? Jo. Gut. So, nächster Antrag. 78722, Beauftragung für LPT-Transporte, Infosocke. Ja, ich denke, das ist soweit verständlich, oder? Ja, alleine schon aus versicherungstechnischen Gründen musst du natürlich die Beauftragung haben und entsprechend würde ich das auch gerne so abstimmen wollen. Entschuldigung? Ja? Einmal kurz eine Zusammenfassung für die Aufrechnung. Oh ja, genau. Entschuldigung, Andreas Infosocke wird beauftragt, den Transport von Material aus dem Lager der Wahlkampfzentrale Berti zum LPT Bottrop und zurück zur Wahlkampfzentrale und zum Techniklager Grevenbruch durchzuführen. Dafür wird ein Transporter angemietet, dessen Kosten inklusive Nebenkosten der Landesverband trägt. Dieses Transporter Gesamtmietpreis beträgt voraussichtlich maximal 363,93 Euro. Inklusive Vollkasko mit 0 Euro Selbstbeteiligung, 300 Freikilometer und Umsatzsteuer. Zuzüglich für notwendige Zweitfahrerbuchung von 5,99 € am Tag. Plus Kraftstoffkosten, plus Reisekosten. Plus eventuell anfallende Zusatzkilometer für zusätzliche ungeplante Beschaffungsfahrten für den LPT. So, jetzt bin ich fertig. Ich möchte an der Stelle nochmal anregen, einen Rahmenvertrag vielleicht mal ins Auge zu fassen. Stelle ich dann gerne einen Kontakt her, wenn das gewünscht ist. Ich selbst kann sowas nicht machen. Wenn gewünscht ist, kann ich natürlich auch noch Vollkasko mit höherer Selbstbeteiligung oder ganz rausnehmen. Würde man dann, müsste ich nachschauen, hat Steffi jetzt auch die Teilrechnung irgendwie 60, 70 Euro sparen oder bei höherer Selbstbeteiligung. Ich würde aber eher davon abraten. Aber das müsst ihr entscheiden. Nee, bei der Selbstbeteiligung bin ich auch immer dafür, die möglichst gering zu halten. Ja, eben, und Vollkasko macht schon Sinn. Ich meine, das ist ja wie Pokern und da hat unsere Partei schlechte Erfahrungen mit. Genau. Ja, wenn es entsprechend keinen Diskussionsbedarf dazu gibt, würde ich da direkt auch zur Abstimmung kommen wieder. Carsten. Jo. Ja. Daniel. Ich auch. Jörg. Ja. Steffi. Ja. This escalated quickly. Okay, danke. Dann nochmal. Steffi weiß, glaube ich, Bescheid, wie das funktioniert. Ansonsten einfach bei mir nachfragen. Vielen Dank. Gerne. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. 78586 Kostenübernahme CSD 2013 in Düsseldorf. Tobias Heldmann, bist du da? Moin, hört man mich? Ja. Sehr gut, bin anwesend. Dann stell bitte kurz vor, was du vorhast. Wir sind die Projektgruppe CSD und wir planen in jedem Jahr den CSD in Düsseldorf und sind als einzige Partei, wie uns letztes Jahr gesagt wurde, durchgehend immer wieder dabei, also ausdauernd dabei. Das wurde sehr positiv hervorgehoben. Ja, das würden wir gerne dieses Jahr wieder machen und dieses auch finanziert bekommen. Ich halte den CSD für eine sehr wichtige Veranstaltung für uns Piraten. Entsprechend höre ich auch gar keine Gegenstimmen irgendwie und dann können wir das quasi direkt durchstimmen, oder? Ja, zumal andere Parteien ja inzwischen ausgeschlossen wurden, finde ich das sehr positiv. Ist ehrlich, welche? Die CDU. Der Veranstalter hat gesagt, da das Konzept der CDU halt nicht zum Veranstaltungsprinzip passt, sprich das Verbot der Homo-Ehe, sehen die das nicht als angemessen. Sehr geil, ja gut. Okay. Ja, dann würde ich das direkt mal abstimmen. Ich fange unten mal wieder an. Steffi. Ich bin dafür. Jörg? Ja. Ich bin auch dafür. Daniel? Ja. Carsten? Jo. Dann feiert mal schön. Noch eine Frage, Tobi. Wie ist das mit den anderen CSDs? Macht ihr jetzt nur Düsseldorf oder macht ihr Gesamt-NRW? Wir machen speziell jetzt nur Düsseldorf. Der Mike Nolte, soweit ich weiß, hat ein Konzept, beziehungsweise die Durchführung für NRW geplant. Okay. Dann ich fände es vielleicht ganz positiv, Dankeschön. Wenn ihr euch dem noch anschließen könntet, so gemeinsam quasi für NRW. Ich glaube, das ist im letzten Jahr so passiert, dass er keine Zeit hatte und wir das übernommen hatten. Und das wurde jetzt so weitergeführt. Wir stimmen uns auf jeden Fall nochmal ab, dass wir im nächsten Jahr was Gemeinsames haben. Super, finde ich gut. Ja, super. Coole Sache. Dankeschön. Bitte, bitte. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Material für GEMA-Plakate Solingen. Der eine oder andere mag sich jetzt wundern, warum wir über GEMA-Plakate Solingen abstimmen, aber das ist wohl irgendwie ein etwas verschleppter Antrag. 69566. Antragsteller seinerzeit Harry Schlimm, Unterstützer stehen auch drin. Ich lese den Antrag vor, oder ist jemand hier, der ihn vorstellen möchte? Okay. Wir beantragen für die Aktion Musik braucht keine GEMA hier in Solingen die Summe von 61,34 Euro für Plakate, Flugblätter, Klebematerial und CD-ROMs. Der AK Kommunalpolitik wird die GEMA-Aktion in Solingen unterstützen. Dazu werden Diskotheken und Musikkneipen aktiv eingebunden, sowie der Sampler mit GEMA-freier Musik verteilt. Auch für den begleitenden Infostand in Solingen, Olix, werden Plakate zum Thema GEMA benötigt. So. Lag da nicht im Umlauf? Na egal. Ich habe kurz nachgehört bei den Leuten, als das Ding reinkam. Die haben die Kosten wohl damals getätigt und müssen jetzt mal die Freigaben bekommen, damit damit das halt abgerechnet werden kann. Genau. Also wie gesagt, also das ist schon ein etwas älterer Antrag und tut uns sehr leid. Das ist halt untergegangen. Das passiert schon mal. Wir kriegen ja auch massenhaft Mails am Tag. Und der Request Tracker ist leider Gottes alles andere als übersichtlich. Entsprechend würde ich das einfach gerne durchstimmen wollen. Ist das ein VKV? Ja, ja. Es gibt da mittlerweile einen Solingen Kreisverband, oder nicht? Kann ich vergessen, das war was anderes. Ich habe das verwechselt. Selbst wenn, ist es ein regionales Budget. Also ist ja eigentlich auch egal. Nee, wäre nicht, weil ein normaler KV kann, hat ein eigenes Budget. Aber egal, stimmen wir das mal eben durch. Carsten. Jo. Daniel. Ja. Yep, Jörg. Ja. Steffi. Ja. Wunderbärchen, dann können die Auslagen endlich erstattet werden. Dann kommen wir hier zum Dummy-Antrag. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Ich gehe das kurz durch. 78627 Kontrollbändchen, Antragsteller Carsten, Antragbestellung von 57 Kontrollbändchen von Preis von 95 Euro. Sind die bestellt, Carsten? Die sind schon da und auch die Stimmkarten sind schon da. Sind die auch mit Nummer eigentlich? Nee. Ja gut, die muss man da drauf schreiben. Okay, aber das ist der nächste Antrag. 78626 Stimmkarten Landesparteitag. Auch das von Carsten beantragt. 1000 Stimmkarten. Wir waren so dafür. Und dann kommen wir schon zum Themenbereich Sonstiges. Wobei ich ganz gerne noch einen kleinen Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil hätte. Dafür. Wieso? Weil es da wieder in einer gewissen Region in NRW Theater gibt und wir müssen uns darüber unterhalten, ohne dass es gerade eskaliert in der Öffentlichkeit. Da sind personenbezogene Daten im Spiel und Beleidigungen und so weiter. Und das möchte ich gerne im geschlossenen Rahmen diskutieren. Ja, ich hatte noch vom letzten Mittwoch eine Frage und die sollte heute beantwortet werden. Ach ja, ja, ja, das machen wir im sonstigen Teil. Okay. Aber aufgrund der, ja, ich kann sie wohl zwischendurch beantworten. Ich hatte nachgefragt, es hieß, es sehr, also momentan befassen sich wohl 5 Leute aus AG-Recht damit und es, okay, obwohl machen wir gleich, damit das auch im Protokoll festgehalten wird, komm. Danke. Ja, war jetzt blöde Idee. Okay, dann Antrag nicht öffentliche Sitzungsteil, Carsten. Jo. Jo. Ich auch, Jörg. Ja. Steffi. Ja. Ja, alle leiden schon. Das ist unser letzter nicht öffentlicher Sitzungssaal. Seid beruhigt. Ich wollte das nur einmal so sagen wie der Jörg. Das klingt das so klang, nett. Ja, das klang so, ah, so mit richtig Lust und Freude und. Ah. Okay, dann kommen wir jetzt in den Teil sonstiges Mitgliedsbeiträge. Sind die Mitgliedsbeiträge in Sage gebucht? Die Mitgliedsbeiträge sind noch nicht alle in Sage gebucht, was aber für unseren LPT nicht schlimm ist, da wir das im Verwaltungsportal verbuchen, was der Jörg ganz fleißig gemacht hat. Und für den BPT werden wir das in Sage tun und dann wird es auch bis dahin erledigt sein. Im Moment versuche ich, die Spenden alle noch schnell zu verbuchen, damit ich auch bald die Spendenbescheinigungen ausdrucken kann, weil zum 31.05. ist ja Steuererklärungsfrist und da werden alle Spendenbescheinigungen benötigt. Oh fuck, Steuererklärung. Ich kenne da wen. Naja. Okay, ist die Frage damit beantwortet für den Fragesteller? Ja. Gut, dann kommen wir, was ist hier, eine Ticketnummer 76844, Mumble-Server NRW. Was ist aus was geworden? Kann ich direkt zu antworten, das war die Anfrage von Frank Grender, bezüglich, wie wir das so mit Mumble handeln, wie da Admins schalten, walten dürfen etc. Dazu hatten wir in der letzten Vorstandssitzung eine Antwort der AG Technik mit ins Protokoll aufgenommen und hatten uns darauf geeinigt, mehr oder weniger, also wir hatten auch eine Empfehlung der AG Technik dabei anhängend, hatten uns aber auch darauf geeinigt, das an den nächsten Vorstand zu geben, um nochmal vielleicht dediziert mit der AG Technik zu sprechen, wie man das jetzt umsetzen könnte, lösen sollte, was da zu schaffen wäre, um jetzt nicht einfach irgendwas ad hoc zu beschließen. Ja, ihr wolltet aber eine Ausschreibung machen, die sollte schnellstmöglich passieren, noch bevor der nächste Landesvorstand gewählt wird. Und das Pad ist leer. Da ist nicht eine Zeile hinzugekommen seit der letzten Landesvorstandssitzung. Wir wollten da noch eine Ausschreibung machen? Ja, irgendjemand sagte, ja, wir machen die schon. Wo ich mir dachte, aber wo nimmt man die Zeit her? Aber gut. Anscheinend hat die auch kein anderer gefunden. Hätte ich aber auch vorher sagen können. Ja, wir haben darüber gesprochen und haben alle gesagt, dass wir das wohl irgendwie machen wollten. Das muss ich dem Jörg zustimmen. Okay, cool, habe ich vergessen. Ja, wollen wir die Ausschreibung noch irgendwie, ja, das, ja, ich muss jetzt auch noch irgendwie zwei Reden sprechen, machen, so schreiben und morgen habe ich auch noch Termin mit WDR. Also ich kann versprechen, dass ich keine Zeit habe. Bin ich froh, wenn ich noch Zeit zum Schlafen habe. Ich habe nicht mal die Befähigung, eine Ausschreibung zu schreiben, noch die Zeit dazu. Nee, also schlussendlich wird es darauf hinauslaufen, dass ja auch die Ausschreibung der nächste Vorstand machen muss. Stellst du ad hoc, gut, wir haben es eh verpennt. Aber jetzt, also wie gesagt, ich habe gerade mal das alte Protokoll geschaut und gesagt, zumindest von meiner Seite aus hätte ich halt gerne nochmal intensives Gespräch mit der AG Technik darüber geführt und würde jetzt dementsprechend ohne das Vorgespräch da jetzt auch keine Ausschreibungen formulieren können. Aber ich hoffe, wir halten das noch alle ein, zwei Wochen durch, diesen unsagbaren Zustand, den wir jetzt gerade haben, und dann geht das dann beim nächsten Vorstand ein. Ja, gut. Also sorry dafür, ich hab's vergessen. Dann muss es der nächste Vorstand machen, tut mir leid. Well, dann würde ich gerne dazu übergehen zum nächsten Topic, Mailinglisten. Daniel. Ja, ganz kurz Update. Die Mailinglisten Kreis Höxter, Kreis Viersen und der Oberbergische Kreis suchen immer noch Administratoren, DSV und Belehrung vorausgesetzt. Wer sich angesprochen fühlt, möge sich bitte melden. Ja, kann ich gerne machen. Alternativ, weil die sich so geschwunden ist, hätte ich auch noch vorher geschafft, die Leute da die Kreise mal direkt anzusprechen. Wer war jetzt ich und bezogen auf welche Liste? Ja, ich. Im Notfall für alle drei. Ach, der Goxi, okay. Da könnt ihr ja einfach ein bisschen zu mailen zu dem Thema. Wenn. Ja, also, ja ganz ein Satz noch, ja, ich gucke einfach nochmal die Daten nach. Ansonsten, wenn Goxi entsprechend befugt ist, kann man das auch erstmal provisorisch machen. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, die ganzen Kreise und alle Gruppen nochmal selber separat anzuschreiben, aber wie das ist mit dem Zeitproblem, das hat jetzt so kurzfristig vorher vom Ende der Vorstandszeit einfach auch nicht mehr gehauen. Aber spricht auch nichts gegen, wenn das jemand in Vertretung erstmal macht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Bestandsdatenauskunft Demo in Bottrop. Die Demo ist angemeldet für Samstag ca. 13 Uhr. Da habe ich gerade einen Anruf vom Harald bekommen, also während wir hier Sitzung hatten. Das hat man gar nicht gemerkt, ne? Wie gesagt, das Ding ist in trockenen Tüchern. Am Samstag findet in Bottrop eine Bestandsdatenauskunft-Demo in Bottrop statt. Das können wir natürlich so legen, dass wir da eine Mittagspause haben. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, Gutachten-Nachfrage. Also, ich hatte entsprechend mal nachgefragt und mir wurde gesagt, dass aktuell sich 5 Anwälte oder Juristen der AG Recht damit intensiv befassen. Und mir wurde gesagt, dass es wahrscheinlich zum kommenden Wochenende, also letzte Woche, also das vorherige Wochenende, wahrscheinlich eine Antwort geben würde. Diese ist jedoch nicht erfolgt. Und das ist bisher der Sachstand dazu. Hast du mal nachgefragt? Ich hatte letzten 2 Tage leider eine Menge andere Sachen auf dem Schirm und habe da jetzt nicht dran gedacht, da nochmal nachzubohren. Weil die Leute, ich gehe einfach davon aus, dass wenn die Leute sich da einig geworden sind oder ein entsprechendes Gegengutachten verfasst haben, das uns auch schicken. Also die sind halt aktiv damit befasst. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, da jetzt irgendwie nachzudrängen, weil das macht die Sache auch nicht schneller. Ja, ich habe die Anträge gelesen, die du da, die Satzungsänderungsanträge teilweise auch gelesen, die du weiterverbreitet hast, zusammengefasst und weiterverbreitet hast. Und da stehen ja auch Anträge zur AV Pambo, ob wir die wiederholen sollen. Und ich denke mir, es müssen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und nachdem das alles so aufgebauscht worden ist und jetzt ist auf einmal alles so tot und so im Loch gelandet, so kommt es mir vor, es sind ja Entscheidungen zu treffen, ob jetzt, was jetzt passieren soll, ob AV Pampa unter Umständen wiederholt werden muss oder nicht oder ob was auch immer. Und also ich finde das alles ein bisschen seltsam, dass auf einmal gar nichts mehr passiert. Was soll ich machen? Wir sind jetzt aktuell alle auf demselben Sachstand. Ja, klar. Am Wochenende wird gewechselt. Gut, müssen wir abwarten, was dann passiert. Alles klar, danke. Ich habe zu dem Thema auch noch eine Frage. Bitte. Ich weiß nicht, ob mir das entgangen ist, aber mir hat das letzte Woche in der auch schon gefehlt. Gibt es für den Fall, dass doch rauskommt, dass wir es wiederholen müssen, Vorbereitungen, dass wir dafür eine Halle und einen Termin haben? Da ich auch mit der AG Events verbandelt bin, kann ich antworten, nein, die gibt es nicht. Euch ist klar, dass das ein Riesenproblem werden kann, oder? Also so eine gewisse, mindestens Worst-Case-Abschätzung und Vorbereitung dürfte man noch treffen. Also ich bin der AG Events und ich behaupte einfach mal, dass man da relativ schnell etwas auftreiben kann, wenn wirklich Not am Mann ist. Dann wird es vielleicht etwas teurer und es findet nicht in einem bestimmten Gebiet statt, aber es lässt sich da was machen. Okay, danke, Frage ist beantwortet. Ja, wir haben gelernt, im schlimmsten Fall geht das auch in 1,5 Wochen. Das haben wir schon mal geschafft. Kann es sein, dass ihr das alles auf den neuen Vorstand abschieben wollt? Also zumindest kommt das Gefühl so rüber. Nee, also wir sind weiterhin der Meinung, dass die Aufstellungsversammlung Gültigkeit hat. Versteht mich nicht falsch, das bin ich auch. Aber ich bin großer Anhänger von Worst-Case-Vorsorge. Wenn rauskommt, das nicht, dann muss man vorbereitet sein. Ich glaube, die Antwort war jetzt auch nicht richtig. Ich bin Anhänger davon, nur 100% seiner Zeit zu benutzen und nicht 120%, weil das funktioniert nicht. Letztendlich entscheiden das ja auch gar nicht jetzt die die Rechtspiraten, sondern es entscheiden ja ganz andere Personen, entscheidet der Wahlausschuss. Das ist das eine. Und wie sollte die Vorbereitung ins Blaue denn aussehen? Zum Beispiel als Minimum eine Saalreservierung, so dass man das fristgerecht alles noch hinbekommt, ohne dass da Leute mit Blaulicht durchs Land fahren müssen. Also auf gerade wohl irgendein Saal reservieren? Wer macht das? Welcher Saal vor allen Dingen? Welcher Veranstalter? Zu der Zeit, als das Gate akut war, rund um Ostern, gab es zum Beispiel Stimmen, die gesagt haben, es wäre kein Problem, Bottrop gleich nochmal zu reservieren. Und ich glaube, die Kosten hätten sich in engen Grenzen gehalten. Ja, dann wäre es ja konkret geworden. Das heißt, da gab es schon eine Anfrage und dann kann man Saal reservieren. Allerdings zu sagen, wir brauchen eventuell irgendwann mal in den nächsten 2 Monaten vielleicht einen Saal, dürfte schwierig werden. Abgesehen davon, es fehlen natürlich auch die zeitlichen Kompetenzen. Das liegt nicht nur beim Vorstand. Was mich mehr interessiert, ist, wann sich dann an den Wahlausschuss gewandt wird. Je früher wird, desto besser. Ob da überhaupt irgendwas unternommen wurde oder ob da erst abgewartet wird, bis die Rechtsabteilung zu einem Gutachten gekommen ist, aber was letztendlich gar nicht wirklich aussagekräftig ist, weil das war ja Anlass der Diskussion, dass die Gutachten sich ja teilweise wirklich widersprechen. Ja, wer hat denn mit denen gesprochen oder da mal irgendwas eingeleitet? Also die Sache war, dass da auch die Wahlleiterin keine Einschätzung zu geben kann. Keine Einschätzung, ich weiß, sie trifft eine Entscheidung. Ich muss gerade erstmal überlegen, von wem die Info kam. Das war jetzt auch nur in den Raum geworfen, um damit das vielleicht jemand anderes aufgreift, weil ich hab's auch gerade nicht im Kopf, war von wem das jetzt kam. Ja, genau, der war das. Die trifft die Entscheidung dann, wenn der Wahlausschuss tagt. Und das ist im Juni? Juli? 15. Juli. 15. Ja. Juli ist war noch da irgendwie in der Ecke. Ja, Michelle hat gesagt. Entschuldigung. Wenn da rauskommt. Bitte. Du. Ja, wenn zu diesem Termin rauskommt, wir neu aufstellen müssen, sind wir tot. Dann ist die Frist nämlich durch. Dann können wir nicht mehr fristgerecht einladen. Ich möchte euch auch nicht so einfach da aus der Verantwortung lassen, wenn es heißt, wir können das alles nicht wissen, wann das entschieden wird. Es gibt einen Antrag für den LPT, dass wir das ganze Ding neu aufstellen. Und dann kann man mit ein wenig Voraussicht zumindest einen Termin planen, dass man nach der Entscheidung des LPT neu einladen muss und dann kennt man sehr genau die Fristen, wann man dann einen Saal braucht. Das Problem ist, du siehst die Misere, ja. Wenn wir das machen und sich aus irgendeinem herausstellt, dass das, was wir vorher gemacht haben, rechtens war und ist, hat jeder Listenkandidat direkt wieder die Möglichkeit, gegen die Neuaufstellung zu klagen etc. Das ist das Problem der Brodelie auch so ein bisschen. Es gibt ja auch einen konkurrierenden Antrag. Das heißt also gar nicht, dass es überhaupt durchkommen muss. Und es ist ja auch gar nicht unbedingt sinnvoll. Das sollte man vielleicht vorher prüfen. Und deswegen habe ich ja immer nachgefragt, weil je früher wir das alles wissen, desto eher können wir Entscheidungen treffen. Jetzt gehen wir jetzt am Wochenende in den Landesparteitag rein und haben überhaupt keine Informationen, wissen gar nicht bei den beiden konkurrierenden Anträgen, wofür sollen wir uns wirklich entscheiden. Also ich bin dagegen, dass wir uns jetzt pro forma dafür entscheiden, die AV Pampa zu wiederholen. Wir müssen erstmal abwarten. Wir können das noch gar nicht entscheiden. Im Grunde genommen kann man die beiden Anträge wieder rausnehmen. Darf ich mal kurz? Also, die Wahlleitung wird keine Aussage dazu treffen, ob das Ding gültig ist oder nicht. Da können wir 20 Mal nachfragen. Wenn die Wahlleitung das nämlich machen würde, bräuchte man keine Gutachten. Dann nimmt man einfach das Telefon, ruft an und die sagen ja oder nein. Tun sie aber nicht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ein Vorstand, der in 4 Tagen abtritt, sich jetzt hier hinsitzt und anfängt, einen Notfallplan zu schmieden, weil 2 Leute meinen, diese Aufstellungsversammlung wiederholen zu müssen. Meine Güte. Nee, ich meine, was ganz anderes, dass Informationen einfach fließen und dass da hinterhergehakt wird. Also irgendjemand wird später entscheiden, und das sind keine Rechtsanwälte, die Gutachten schreiben, irgendjemand wird entscheiden, ob die gültig ist oder nicht gültig ist. Und das ist der Wahlausschuss mit der Wahlleitung. Ja, aber die Informationen, die wir haben, habt ihr alle anderen auch, da können wir nicht noch mehr Informationen hinleiten. Ich wüsste gerne von Vika, was genau sie abraten will. Ich habe das nicht verstanden. Es steht keine Entscheidung mehr im Raum. Welche Entscheidung steht denn im Raum, deiner Meinung nach, die wir abwarten sollen? Wer will denn AV, warum sollten wir denn AV Pampa wiederholen? Warum denn überhaupt? Wenn keiner sagen kann, AV Pampa wäre ungültig, gibt es irgendein Argument, das zu wiederholen? Durchkommender Antrag auf den LPT. Ich will nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass wir es wiederholen müssen. Ich möchte oder wollte nur wissen mit der Frage, und die ist eigentlich schon lange beantwortet, ob eine gewisse Worst-Case-Vorsorge getroffen worden ist. Das ist anscheinend nicht der Fall. Wir haben keine AG-Events verboten, was präventiv zu planen. Ich lese mal gerade irgendwie in den Sternen oder sonst irgendwo. Wir haben mit dem Austritt von Alex, glaube ich mal, jeden Gegenwind gegen diese Veranstaltung verloren. Oder positiv ausgedrückt, damit ist der Drops gelutscht gewesen. Es gab zu keinem Zeitpunkt in dieser ganzen Diskussion überhaupt noch irgendwen, der gesagt hätte, naja, die AV Pampa müsste wiederholt werden. Also bitte, worauf warten wir? Wir brauchen auf nichts warten, es braucht keine AV geben, da waren wir uns zuletzt alle einig, deswegen passiert ja auch nichts mehr. Und da jetzt irgendwie dann loszugehen und zu sagen, hey, da muss der Vorstand aber irgendwie noch was anleiern, ja, was denn? Wo sind denn die Leute, die sagen, wir müssten sie wiederholen? Also ich verstehe das nicht, was ihr gerade wollt. Es gibt einen Tagesordnungspunkt beim LPT. Es gibt 2 konkurrierende Anträge beim LPT. Ja, die werden beide zurückgezogen, verlass ich drauf. Das wissen wir dann, wenn das passiert ist. Das ist genau der Punkt. Mir geht es aber um etwas ganz anderes, nämlich ob irgendjemand entscheiden kann zu gegebener Zeit, dass AV Pampa wiederholt werden muss, und zwar keiner von den Piraten, also nicht wir selber, und ob man diese Entscheidung vorziehen kann, dass wir dann einen größeren Spielraum hätten. Darum geht's mir. Nein. Ganz fies gesprochen, nein, kann keiner, aber das kann letztendlich nur der Wahlausschuss letztendlich entscheiden. Oder entscheiden die dann, wenn es zu spät wäre. Also die entscheiden zu einem festgesetzten Termin und da können wir nichts dran drehen und machen, dass sie die Entscheidung vorher treffen. Exakt, jetzt hast du es verstanden. Prima. Aber was passieren könnte, ich weiß jetzt nicht, es war noch eine Klage gegen die AV Pampa nachträglich eingereicht worden. Ist die schon erledigt oder so? Aber da ist auch relativ klar, dass die keine Aussicht Erfolg hat. Also wenn überhaupt eine Entscheidung anstehen könnte, die das sagen könnte, die das zum Ergebnis haben könnte, dann wäre das eine Entscheidung vom Schiedsgericht und das sehe ich nicht, dass es kommt. Die letzte Klage gegen die AV ist abgelehnt worden. Na bitte. Ja, noch irgendwie Diskussionsbedarf? Jetzt ist es tatsächlich geschafft zu klären. Nur mal so grundsätzlich, also wenn tatsächlich am Wochenende diese beiden Anträge übernommen werden und irgendwie positiv beurteilt, also wir können auch mit einer Noteinladefrist von 14 Tagen einladen. So, das aber jetzt nur das letzte Wort dazu und dann würde ich dieses Thema auch gerne abschließen und mich zum Ende neigen. Dann verneig dich mal zum Ende. Ja. Danke für den Fisch. Nächster Termin brauchen wir nicht. Wir haben keinen Termin mehr als dieser Vorstand und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ich Vorstand sein durfte. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Ganz kurz, was trage ich jetzt ins Protokoll ein für nächster Termin? Wenn ich das so lasse, kriege ich eine Fehlermeldung. Dann trag nächsten Mittwoch 20.30 Uhr ein. Okay. Nö, trag doch Samstag ein. 9 Uhr. Stimmt. Das ist keine Rolle. Nächsten Samstag um 9 Uhr müssen wir die noch machen. Nee, um 10. 9 Uhr ist halt die Theorie. Sonntag 18 Uhr. Wenn ich darf, will ich ganz kurz was sagen. Klar. Bitte. Da anscheinend sich sonst da gerade keiner für zu genötigt fühlt, möchte ich einfach gerne mal an euch ein Dankeschön richten. Ich weiß, dass ihr sau viel Arbeit hattet im letzten Jahr und das hat an einigen Stellen echt sau schwierig war für euch und da möchte ich gerne einfach mal Danke sagen. Danke dir dafür. Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Darf ich auch noch kurz was sagen? Klar, wenn es ein nettes Dankeschön ist, immer. Ja, Dankeschön sicher für eure Arbeit, aber ich habe da noch ein paar Anmerkungen zu machen, noch eine Ticketnummer für euch, falls ihr gleich in die Besprechung geht. Ich weiß nicht, ob ihr was zu schreiben habt, und zwar Ticketnummer 77712 vom 10.04. Alles klar, danke. Dann noch eine kleine Anmerkung zum Protokoll. Danke fürs Schreiben, aber wir haben nicht den Wahlkampf niedergelegt. Wir können nur nicht mehr anders. Ne? Also wir würden gerne den Wahlkampf formen. Ich glaube, das Thema kann man aber nicht, muss man bei einem direkten Gespräch mit den Beteiligten klären. Zwar auch vielleicht im Mumble, aber das in dem Rahmen jetzt gerade, glaube ich, ist das für uns halt auch nicht nachvollziehbar. Das mag sein, im Protokoll steht aber, dass wir den Wahlkampf niedergelegt haben. Also wir Wermeskirchen, ne? Und das stimmt nicht. Vorschlag, es gibt auch noch ein zweites zum Schreiben geöffnetes Pad. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welche Zeile oder was du dich beziehst. Haust da rein, ich kopiere es als Statement dann in das andere Protokoll, Petrova. Weil im Gegensatz zu dir weiß ich jetzt gerade nicht, um welches Thema es sich gehandelt. Ja, alles klar, danke. Es geht ja auch nur darum, dass jemand das gesagt hat. Also es geht nicht darum, wer das beschlossen hat. Und du sagst jetzt das Gegenargument, dass es nicht so ist. Das hat in unserem Protokoll und in der Sitzung leider nicht mehr so viel zu suchen. Sorry. So, aber jetzt Schluss jetzt. Ich stoppe jetzt die Aufnahme und beende die Vorstandssitzung damit. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.